bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Anton lag in der Badewanne und las im Haus des Grafen Dracula. Da klingelte es. Hoffentlich nicht für mich, dachte er. Er hörte, wie seine Mutter durch den Flur ging und öffnete. Gleich darauf klopfte sie an die Badezimmertür. Für dich! Ich lese. Wer ist es denn? Ein Vampir. Ein Vampir? Mhm. Vor Schreck wäre Anton fast das Buch ins Wasser gefallen. Aber eigentlich konnte seine Mutter das nur spöttisch gemeint haben. Schließlich glaubte sie nicht an Vampire. Dabei hatte sie erst neulich zwei von ihnen kennengelernt. Rüdiger von Schlotterstein, den kleinen Vampir, und seine Schwester Anna. Aber sie hielt die beiden für zwei ganz normale Kinder, die sich nur verkleidet hatten. Welcher Vampir ist es denn? Rüdiger! Moment, ich komme! Und tatsächlich, im Flur stand der kleine Vampir. Sein Gesicht sah grau und eingefallen aus, und seine roten Augen flackerten. Es ist etwas Schreckliches passiert. Du musst mir helfen. Ich? Ja, du bist mein einziger Freund. Und wie? Komm in den Fahrradkeller, sobald du kannst. Damit drehte sich der kleine Vampir um und verschwand. Anton stand da und überlegte, wie sollte er abends um 7 in den Fahrradkeller gelangen, ohne Verdacht zu erregen. Plötzlich hatte er eine Idee. Schnell zog er sich an, dann ging er entschlossen ins Wohnzimmer. Ich muss noch mal nach unten. Jetzt? Du, dein Haar ist doch noch ganz nass. Oder hat es etwas mit deinem komischen Freund zu tun? Nein! Ich will mein Rad in den Keller bringen. Dein neues Rad? Soll das heißen, dass du es draußen vergessen hast? Ja. Und da liegst du seelenruhig in der Badewanne? Ich gehe ja schon. Fast hätte Anton laut gelacht. Immerhin stand sein Rad schon seit 2 Stunden im Fahrradkeller. Doch im Fahrstuhl nach unten wurde Anton wieder ernst. Rüdiger hatte richtig verzweifelt ausgesehen. Was mochte nur geschehen sein? Vor dem Fahrradkeller holte Anton tief Luft und ging hinein. Im Dämmerlicht erkannte er eine große Kiste. Auf ihr saßen 2 schattenhafte Gestalten. Antons Augen brauchten einige Zeit, bis sie sich an das Licht gewöhnt hatten. Erst dann sah er, dass die Gestalten Umhänge trugen und totenbleiche Gesichter hatten. Vampire also. Der Kleinere war sicher Rüdiger. Aber wer mochte der andere Vampir sein? Vielleicht Lumpi? Rüdigers großer Bruder? Dabei wurde es Anton ganz mulmig zumute. Er kannte Lumpi als aufbrausend und jähzornig. Rüdiger? Ja, warum kommst du nicht und setz dich? Setzen? Worauf denn? Na hier, zu uns auf den Sarg. Sag. Ja, nun mach schon. Hast du etwa Angst? Na klar, der Angst. Aber doch wohl nicht vor mir, dem lieben Lumpi. Ich muss gleich wieder hoch. Hast du etwa gesagt, wo du hingehst? Nein. Gut, dann will ich dir erklären, worum es geht. Ich bin zu Hause rausgeflogen. Ich habe Gruftverbot. Gruftverbot? Ja, ich darf die Gruft nicht mehr betreten. Und warum? Weil ich freundschaftlichen Kontakt zu Menschen hatte. Das ist für Vampire strengstens verboten. Und woher wussten Sie das? Von Tante Dorothee. Die hat wochenlang hinter mir hergeschnüffelt. So eine Gemeinheit. Und wo willst du jetzt wohnen? Naja, ich dachte, bei dir. Bei mir? Wie stellst du dir das vor? Meine Eltern... Doch nicht in der Wohnung, im Keller natürlich. Aber in den Fahrradkeller kann jeder rein, sein Rad abstellen. Doch nicht hier, in eurem Keller natürlich. Was? Aber das merken meine Eltern sofort. Unsinn, du musst nur clever sein. Und wenn meine Mutter etwas aus dem Keller holen will? Dann gehst du eben. Und wenn mein Vater basteln will? Dann musst du ihn einfach ablenken. Fernseher einschalten oder Sportzeitung bringen. Mein Vater liest keine Sportzeitung. Verflucht nochmal! Dann bringst du ihm was anderes. So blöd bist du doch nicht. Ja. Und der Sarg, soll der auch mit? Der Sarg ist das Wichtigste. Wo soll ich sonst schlafen? Oder glaubst du, wir hätten ihn nur zum Vergnügen von der Gruft bis hierher geschleppt? Nein, ich sagte nur, weil unser Keller ist ziemlich voll. Ja, dann müssen wir eben Platz schaffen. Gehen wir jetzt endlich? Moment, ich hab doch keinen Kellerschlüssel. Und wo ist der? Oben, ich wusste doch nicht. Na los, dann hol ihn! Ohne Licht zu machen, rannte Anton durch den Kellergang die Treppe hoch bis zum Fahrstuhl. Wie sollte er seinen Eltern bloß erklären, dass er nochmal in den Keller musste? Zögernd betrat Anton die Wohnung. Anton, wo warst du so lange? Ich im Keller. Ich hab noch einen aus der Schule getroffen. So, so. Im Keller, ja? Natürlich nicht. Im Treppenhaus. Und wen? Andreas. Aha, ich dachte, den magst du nicht. Doch. Außerdem hat er mich eingeladen. Zum Monopoly-Spielen. Darf ich mein Spiel mit runternehmen? Jetzt? Ist doch erst kurz nach 7. Aber um 8 bist du wieder oben. Klar. Auf Zehenspitzen ging Anton zum Schlüsselbrett. Vorsichtig nahm er den Kellerschlüssel vom Haken und ließ ihn in seine Hosentasche gleiten. Er war schon fast an der Haustür, als ihm sein Vater nachrief, ob er nicht sein Spiel mitnehmen wollte. Schnell rief Anton in sein Zimmer, aber in der Eile fand er das Monopoly-Spiel nicht. Kurz entschlossen nahm er die Spielesammlung. Mit ihr unter dem Arm verließ er pfeifend die Wohnung. Im Fahrradkeller warteten die beiden Vampire schon ungeduldig auf ihn. Das hat ja eine Ewigkeit gedauert. Ich musste meinen Eltern erst noch erzählen, wohin ich gehe. Und? Was hast du gesagt? Dass ich zu einem Freund gehe. Ha, Freund! Hilf mir lieber beim Tragen. Und das Spiel? Ein Spiel? Das kann ich gebrauchen. Gib her. Hey! Psst, dann reiz ihn bloß nicht. Na los! Pass an! Du vorne, Rüdiger hinten. Und du? Ich halte die Tür auf. Ach, los. Hier ist unser Keller. Setz ab. Wie habt ihr den Sarg bloß bisher bekommen? Lumpi hat ihn getragen. Und zwar allein. Willst du nicht endlich aufschließen? Sofort. Und jetzt hinein mit dem Sarg. Soll ich Licht machen? Licht? Bist du verrückt? Ich sehe auch im Dunkeln. Diese blöden Kartons müssen an die Seitdecke. Vorsicht, das sind Weinflaschen. Macht nichts. Scherben bringen. Das sagst du. Au, mein Finger. Ich hab dich geschnitten. Blut? Nein. Hat schon aufgehört. Wirklich? Zeig her. Boah, nichts. Kommt, stellen wir den Sack endlich weg. Ich hab Hunger. Und jetzt muss ich sofort was essen, wenn ich nicht umfallen will. Anton zuckte zusammen. Aber Lumpis Hunger schien sich nicht auf ihn zu beziehen. Denn er stand schon am Kellerfenster und kletterte nach draußen. Rüdiger folgte ihm. Auf einmal war Anton alleine im Keller. Wenn ich das doch alles nur geträumt hätte, dachte er. Aber dort an der Wand stand Rüdigers Sarg. Und Anton graute vor den nächsten Wochen. Trübselig verließ er den Keller, schloss sorgfältig ab und ging nach oben. Im Wohnzimmer lief der Fernseher. Na, wie war's beim Monopoly-Spielen? Gut. Hast du dein Spiel wieder mitgebracht? Ja, hab schon weggeräumt. So, so. Und wie erklärst du dir, dass dein Spiel hier auf dem Fernseher liegt? Ich hab's denn nicht gefunden. Und da habe ich die Spielsammlung genommen. Und wo ist die jetzt? Die habe ich vergessen. Reizend. Wenn alle so mit ihren Sachen umgehen würden. Reg dich doch nicht so auf. Oh, stell Ruhe. Die Tagesschau fängt an. Darf ich jetzt gehen? Psst. Geh nur. Ich komme auch mit. Vati tut so, als wäre die Tagesschau das Allerwichtigste überhaupt. Er möchte eben wissen, was in der Welt vor sich geht. Ach, es ist doch jeden Tag dasselbe. Irgendwo ist immer Krieg und die Politiker kommen auch nicht vom Fleck mit ihren Verhandlungen. Er sollte sich lieber um das kümmern, was um ihn herum passiert. Ach, das tut er ja auch. Am Wochenende will er sogar die Küche mit Holz verkleiden. Die Latten dafür stehen schon im Keller. Im Keller? Hm, hast du sie da noch nicht gesehen? Doch, aber ich dachte, Vati brauchte sie erst im Urlaub. Ich helfe ihm dann. Oh, das ist aber wirklich lieb von dir. Die Mutter schien über Antons Angebot richtig gerührt. Anton aber überlegte fieberhaft, wie er seinen Vater vom Keller fernhalten konnte. Bis zum Wochenende blieben nur noch 3 Tage Zeit. Er musste die Sache unbedingt mit Rüdiger besprechen. Am nächsten Tag, kurz vor dem Abendessen, schlich Anton sich unbemerkt in den Keller. Schon im Gang stieg ihm ein muffiger Geruch in die Nase. Ob der von Rüdiger kam? Vor ihrer Kellertür blieb Anton stehen. Er sah sich vorsichtig um, dann klopfte er gegen das Holz. Keine Antwort. Kurzerhand schloss Anton die Tür auf und trat ein. Der Sarg war noch da. Und jetzt begann sich in ihm etwas zu regen. Rüdiger? Hm? Wer ist da? Ich. Ach, du. Ist was passiert? Ja, ich meine, nein. Mein Vater braucht die Holzlatten hier. Und außerdem hat er sein ganzes Werkzeug im Keller. Was hab ich damit zu tun? Begreifst du denn nicht? Wenn er in den Keller kommt, findet er dich. Ach so. Und das alles auf nüchternen Magen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Bloß nicht so müde wäre. Ich kann überhaupt nicht denken. Heute ist Mittwoch. Am Samstag will er die Bretter holen. Ich hab's ja verstanden. Aber mit leerem Magen bin ich zu nichts zu gebrauchen. Und außerdem hast du meinen Tagesablauf durcheinander gebracht. Im Sarg lese ich immer, bevor ich aufstehe. Na, apropos lesen. Wo ist denn mein Buch? Hier. Und ich bin schon auf Seite 99 in Draculas Rache. Du kannst doch jetzt nicht seelenruhig lesen. Und ich soll mir wohl alleine den Kopf zerbrechen. Mit Freundschaft hat das aber wenig zu tun. Psst. Wenn ich beim Lesen gestört werde, kann ich furchtbar werden. Anton biss sich wütend auf die Lippen. Das war nun wirklich unfair. Erst legte sich der kleine Vampir in den gemachten Keller. Und dann vertraute er auch noch darauf, dass Anton ihm alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumte. Aber Anton blieb wohl gar nichts anderes übrig, als wieder einmal für Rüdiger die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Und so kam der Samstag. Eigentlich schlief Anton am Samstag gern lange. Wenn er aufstand, hatten die Eltern meist schon gefrühstückt. Doch an diesem Samstag erwachte Anton ganz früh. Es war erst 7:15 und sogar die Eltern schliefen noch. Anton hatte Lampenfieber. Ob sein Plan klappen würde? Und wenn nicht? Vielleicht sollte er Frühstück machen. Das würde die Eltern bestimmt beeindrucken. Also füllte Anton die Kaffeemaschine, setzte den Milchtopf auf den Herd und stellte den Eierkocher an. Als die Eier fertig waren, lief Anton auch noch zum Bäcker und holte Brötchen. Dann klopfte er an die Schlafzimmertür. Ja? Frühstücken. Hast du wirklich Frühstück gemacht? Klar, und jetzt kommt, die Eier werden kalt. Ja, gleich. Ich muss erst noch Vati wecken. Er soll ruhig schon aufstehen, schließlich will er heute die Küche machen. Bereits kurze Zeit später saß die ganze Familie am Frühstückstisch. Die Eltern wirkten noch etwas verschlafen und verwundert. Gekochte Eier. bestimmt steinhart. Was, Anton? Och, du glaubst wohl, ich kann keinen Eierkocher bedienen. Und der Kaffee? Wie schmeckt der? Mmh, gut. Mmh, sogar Brötchen. Mmh. Ich kenne meinen Sohn nicht wieder. Sag mal, warum das alles? Hast du was ausgefressen? Ich doch nicht. Schlechte Arbeit geschrieben? Nein. Aber irgendwas muss doch sein. Ich hab den Kellerschlüssel verloren. Was hast du? Den Kellerschlüssel verloren? Na, und wie soll ich an die Latten und das Werkzeug kommen? Weiß ich nicht. Wie ist denn das passiert? Gestern beim Fahrradfahren. Hast du ihn wenigstens gesucht? Nein, es war schon so dunkel. Und dann suchst du ihn eben jetzt. Wie kann man nur so lahm sein? Ich bin ja schon unterwegs. Und lass ihn doch zumindest in Ruhe frühstücken. So wichtig ist der Kellerschlüssel auch nicht. Ich hab sowieso keinen Hunger mehr. Fängst du trotzdem schon an? Wie denn? Ohne Werkzeug? Nein. Nein, ich warte auf dich. Im Fahrstuhl sang Anton so laut er konnte. Ein Siegesgefühl erfüllte ihn. Sein Plan hatte geklappt. Niemand ahnte, dass der Kellerschlüssel sicher in seiner Hosentasche steckte. Und als er am Nachmittag mit dem Schlüssel zurückkam, lohnte es sich für den Vater natürlich nicht mehr mit der Arbeit anzufangen. Außerdem hatte er sich schon umgezogen, um mit der Mutter ins Kino zu gehen. Und morgen am Sonntag kamen die Großeltern zu Besuch. Da konnte Vater auch nicht in den Keller gehen. Um 8:30 war Anton allein in der Wohnung. Zufrieden lag er auf dem Bett und hörte Musik. Doch plötzlich klopfte es laut und ungeduldig an sein Fenster. Und dann hörte Anton Rüdigers Stimme. Mach schnell das Fenster auf. Rüdiger. Oh, das war knapp. Und fast hätte sie mich erwischt. Wer? Und Tante Dorothee. Und die spioniert draußen herum. Was? Tante Dorothee? Weißt du etwa, dass ich hier wohne? Na klar. Aber dass ich hier wohne, davon hat sie keine Ahnung. Woher weiß sie denn, wo ich wohne? Woher? Sie ist mir doch immer nachgeflogen, bevor ich Gruftverbot bekam. Und was wollte sie? Herausbekommen, wo mein Sarg ist. Aber diesmal bin ich schlauer als sie. Und kommt sie noch mal wieder? Oh, heute bestimmt nicht. Und morgen? Keine Ahnung. Hauptsache, sie findet meinen Sarg nicht. Und wenn sie an mein Fenster klopft und ich ihr ahnungslos öffne? Du bist doch der selbstsüchtigste Mensch, der mir je begegnet ist. Sagtest du Mensch? Ein eben Vampir. Jedenfalls ein richtiger Freund bist du nicht. Nicht? Wäre ich dann gekommen, um dich zum Vampirtreffen abzuholen? Zum, was? Zum Vampirtreffen. Aber ist das nicht gefährlich für mich? Ach, Ivo, die Vampire dort haben schon alle gegessen. Außerdem machen wir dich vorher zum Vampir. Zum Vampir? Na, nicht so, wie du denkst. Anmalen musst du dich. Anmalen? Na klar. Und schon zog der kleine Vampir Anton ins Badezimmer. Dort streifte er ihm einen zweiten Vampirumhang über, dann trug er eine dicke Schicht Babycreme auf Antons Gesicht auf und puderte sie über. Mit Lippenstift malte er Antons Mund leuchtend rot an. Zuletzt griff Rüdiger noch nach dem Augenbrauenstift und umrandete Antons Augen mit schwarzen Strichen. Jetzt erschrak Anton beinahe vor sich selbst. Im Spiegel starrte ihm eine grauenhafte, kalkweiße Fratze entgegen. Der blutrote Mund war zu einem teuflischen Grinsen verzogen und aus finsteren Höhlen starrten ihn zwei Augen lauernd an. Das bin ich. Zufrieden? So wird dich niemand wiedererkennen, nicht einmal Anna. Anna, ist die auch da? Klar, sie wartet schon auf dich. Und nun fliegen wir. Ich trau mich nicht. Nicht? Und dann geht's dir wie mir. Weißt du, wie ich mir helfe? Ich schließe die Augen und fliege los. Und ohne ein weiteres Wort flog Rüdiger in die Nacht hinaus. Nach kurzem Zögern folgte ihm Anton. Die beiden hatten einen weiten Weg vor sich, bis zur Ruine im Jammertal. Endlich sahen sie im blassen Mondlicht ein dunkles Gemäuer unter sich liegen. Es war eine große, halb verfallene Burg, die düster und drohend wirkte. Rüdiger landete zielstrebig auf dem Burgturm. Ungeduldig winkte er Anton zu sich heran. Wieso landen wir ausgerechnet hier? Vampire kommen immer von oben. Jedenfalls fast immer. Na, nun mach schon, wir müssen diese Treppe hier hinunter. Aber die ist doch schon halb eingestürzt. Und außerdem ist es zu dunkel. Vampire brauchen kein Licht. Geh einfach hinter mir her. Was hat mich gestreift? Sicher nur eine Fledermaus. In den Maueröffnungen gibt es hunderte von ihnen. Hier geht der Gang ab. Er führt direkt ins Innere der Burg. Und da wollen wir hin? Natürlich, da ist doch der Festsaal. Und nun komm schon. Hörst du die Musik? Sabine, die Schreckliche, spielt auf der Orgel. Und das spielt Sabine, die Schreckliche? Aber ja, wir Vampire lieben Musik. Gleich sind wir da. Wirklich? Ja, hier ist es. Der Eingang zum Festsaal. Anton sah in eine große, hohe Halle, in der sich mindestens 100 Vampire befinden mussten. Schwarze Grabtücher hingen vor den zerbrochenen Fenstern und in Leuchtern an den Wänden brannten schwarze Kerzen. Der kleine Vampir zog Rüdiger zum Eingang. Doch plötzlich löste sich eine dunkle Gestalt aus dem Schatten der Tür und kam auf sie zu. Es war ein hagerer Vampir mit einem von langen Narben entstellten Gesicht. Mit funkelnden Augen musterte er sie misstrauisch von oben bis unten. Und der Türhüter, den hatte ich ganz vergessen. Wer seid ihr? Ich bin Rüdiger von Schlotterstein. Und das hier ist mein Freund. Dein Freund? Ist er auch Vampir? Na sicher. Ja, er sieht so menschlich aus. Er kommt aus dem Ausland, aus Italien. So, gibt es dort überhaupt Vampire? Na klar, da gibt es so eine Villa, Machimo oder so ähnlich, die steckt voller Vampire. Und wie heißt die Sippe? Die Sippe? Die heißt Bonsacchio, die Vielköpfige, weil es so viele sind. So, und dein Freund, wie heißt der? Das ist Antonio Bonsacchio, der Düstere. Naja, man nervt nie aus. Sein Umhang duftet jedenfalls gut. Nach lieblicher Sargluft. Naja, geht in Ordnung, ihr könnt reingehen. Nach dir, Antonio. Du da, einen Moment noch. Ja? Wie ist denn das Klima bei euch? Das Klima? Gut. Vielleicht komme ich euch mal besuchen. Hier werde ich mein Rheuma nämlich nie los. Damit stellte sich der hagere Vampir wieder neben die Tür. Gleichmütig richtete er seinen Blick auf das Treiben der anderen Vampire. Anton und Rüdiger aber betraten endlich den Festsaal. In diesem Augenblick setzte im Festsaal die Orgelmusik wieder ein. Sogleich erhoben sich die Vampire an den Tischen und gingen paarweise in die Mitte der Halle. Komm, wir tanzen auch. Ja, klar, du bist das Mädchen. Ich? Als Mädchen? Genau, das ist am unauffälligsten. Vampirkinder sehen ohnehin alle gleich aus. Aber weil schon so viele Vampire neugierig zu ihnen herübersahen, folgte er Rüdigers Anweisungen. Er legte den Kopf in den Nacken und blickte träumerisch zur Decke. Rüdiger wirbelte ihn im Kreis herum, bis sich ihm alles vor den Augen drehte. Oh, mir ist schlecht. Du tanzt traumhaft. Anna. Wollen wir tanzen? Ich bin schon vergeben. Bill, bitte, ich überlasse ihn dir. Danke. Übrigens, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich lieber gehen. Und warum? Na, wenn Tante Dorothy dich sieht, dann... Na und? Gruftverbot ist nicht Tanzverbot. Bis dann. Wohin gehst du? Das lässt er mich einfach allein. Aber du hast doch mich. Damit schlang Anna ihre Arme um Antons Hals und drängte sich an ihn. Anton spürte, wie ihm ganz flau im Magen wurde. Und das lag bestimmt nicht an dem Modergeruch im Saal. Während sie tanzten, betrachtete er sie verstohlen. Anna hatte die Augen geschlossen und summte leise mit. Ihr kleiner kirschroter Mund lächelte. Und ihre Wangen hatten sich rosig verfärbt. Jetzt schlug sie die Augen auf. Schön, nicht? Ja. Und wie findest du mich? Dich? Süß. Oh, wirklich? Ach, Anton. Anna strahlte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste Anton auf den Mund. Anton blieb wie angewurzelt stehen. Ihm kam es vor, als müssten alle Vampire im Saal zu ihnen herüberstarren. Doch sie tanzten weiter, als sei nichts geschehen. Du bist mir doch nicht böse, oder? Nein. Ha, da bin ich aber froh. Wie gefällt dir eigentlich das Fest? Das Fest? Etwas verstaubt, finde ich. Stimmt. Ich wollte, dass eine Disco eingerichtet wird, unten im Burgverlies. Aber die alten Vampire waren dagegen. Immer dieses Orgelgedudel. Wir können noch ein bisschen in die frische Luft gehen. Oh ja, wir gehen im Mondschein spazieren. Zärtlich fasste sie Anton an der Hand und zog ihn nach draußen. Dort war ein verwilderter Garten. Das Gras wuchs kniehoch. Und Sträucher und Büsche hatten längst die Wege überwuchert. Ich liebe Mondscheinnächte. Seht ihr den Mond dort stehen? Der ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Von dir? Nein, aber ist es nicht schön? Wenn der Mond scheint, werde ich immer schwermütig. Warum weinst du denn? Weil ich so glücklich bin. Anna, und lauf doch nicht weg, Anna. Hier bin ich. Anton blieb reglos stehen und hielt den Atem an. War das wirklich Annas Stimme gewesen? Hatte sie nicht viel zu dunkel geklungen? Ein furchtbarer Verdacht stieg in ihm auf. Wo bleibst du? Jetzt gab es keine Zweifel mehr. Das konnte unmöglich Anna sein. Aber wer dann? Zwischen den Sträuchern leuchtete etwas. Anton fühlte plötzlich eine unerklärliche Sehnsucht, dort zu sein. Ohne sich dagegen wehren zu können, machte er ein paar zögernde Schritte. Da wurde er von hinten am Umhang gepackt. Anton, schnell ins Haus! Da drüben, Tante Dorothy! Wie? Lauf! Sie will dich auf dich stürzen! Zurück zur Tür! Ja. Hilf mir! Lehn dich auch gegen die Tür! Komm! Sie ist weg. Fast hätte sie dich gehabt und es wäre meine Schuld gewesen. Ich dachte, sie ist auf dem Fest. Das dachte ich auch. Anton, du darfst nie wieder allein da draußen im Mondlicht bleiben, ja? Nein, ich will nach Hause. Schon? Ja, meine Eltern kommen auch bald wieder. Schade, ich begleite dich. Auf dem Rückflug erzählten sich Anna und Anton Witze zur gegenseitigen Aufmunterung. Vor lauter Lachen konnten sie kaum fliegen und viel zu schnell tauchten die ersten Häuser der Stadt auf. Anton fiel ein, dass er noch etwas Wichtiges mit Anna besprechen musste. Wie lange hat Rüdiger eigentlich noch Gruftverbot? Was weiß ich? 2-3 Monate? Je nachdem, was der Familienrat beschließt. 2-3 Monate? Mhm. Das ist ja schrecklich. Rüdiger überlässt nämlich alles mir. Er liegt nur vor allem im Sarg und liest Vampirgeschichten. Und ich kann sämtliche Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Oh, typisch Rüdiger. Aber du bist doch selbst schuld, wenn du dich von ihm ausnutzen lässt. Was soll ich denn machen? Zusehen, wie mein Vater ihn findet? Natürlich nicht. Aber du musst ihm klar machen, dass er nicht ewig bei dir im Keller bleiben kann. Anna hatte recht, überlegte Anton. Bei ihrem nächsten Zusammentreffen würde er Rüdiger ins Gewissen reden. Der kleine Vampir konnte einfach nicht länger in ihrem Keller bleiben. Am Montagabend schwänzte Anton das Handballtraining. Stattdessen schlich er sich zu Rüdiger in den Keller. Rüdiger, ich habe deine Sachen mitgebracht. Schon wieder so früh? Darf ich Licht machen? Nein, um Teufels Willen kein elektrisches Licht kurz nach dem Aufwachen. Warte, ich zünde die Kerze an. Bist du sauer? Ja. Wegen vorgestern? Ja. Weil ich mit Anna getanzt habe? Nein, weil du einfach abgehauen bist und ich dich überall in der Ruine gesucht habe. Und dabei bin ich Tante Dorothee in die Arme gelaufen. Oh, und? Sie hat es Elisabeth der Naschhaften gemeldet, unserem Obervampir. Und die hat mir einen Verweis erteilt. Ein Verweis? Und warum? Weil es eine Unverschämtheit sei, trotz des Gruftverbots das Vampirtreffen zu besuchen. Dabei wusste ich überhaupt nicht, dass ich auch Festverbot hatte. Dann ist das Gruftverbot wohl auch noch nicht aufgehoben worden. Im Gegenteil. Ich habe noch zusätzlich 2-tägiges Flugverbot bekommen. Flugverbot? Ja. Ich muss mir meine Nahrung zu Fuß besorgen. Ich höre nur immer Verbot, Verbot, Gruftverbot, Festverbot, Flugverbot. Das ist der Diktatur. Was soll ich machen? Dich wehren. Bei euch Menschen geht das vielleicht. Aber bei uns Vampiren hätte das die schrecklichsten Folgen. Welche denn? Berufsverbot. Berufsverbot? Und was ist das? Der Hungertod. Kann ich dir irgendwie helfen? Die Augen des Vampirs begannen zu leuchten und er leckte sich aufgeregt die Lippen. Das würdest du für mich tun? So doch nicht. Ich meinte anders. Wie wohl anders? Ich bin gar nicht so schlecht im Kaninchenfangen. Wirklich? Versuchen können wir es ja. Du, Rüdiger, wegen des Kellers. Also, ich kann meine Eltern wirklich nicht lassen. Das hat Zeit bis später. Zuerst die Kaninchen. Schon hatte Rüdiger das Fenster geöffnet und war nach draußen geklettert. Missmutig folgte Anton ihm. Wenn es um seine, Antons, Belange ging, stellte der Vampir sich am liebsten taub. Draußen kauerten sie sich auf den Boden. Dann schlichen sie vorsichtig zu einigen hohen Büschen. Wo sind nun die Kaninchen? Hier müssen welche sein. Das ist ihr Lieblingsplatz. So, ich sehe nur Spinnen. Hier, 2 besonders fette Tierchen. Wie willst du... Nein, nein, nein. Du denkst doch nicht etwa, ich esse Spinne. Ich dachte nur, da fällt mir was ein. Ich könnte für dich in die Apotheke gehen. In die Apotheke? Und warum? Da gibt es Blutkonserven. Na pfui, Konserven. Ich esse nichts aus Dosen. Oh. Ein Mensch, Wir wollten doch Kaninchen fangen. Und wenn du jetzt was anderes fängst, dann... Aber was dann? Dann ist das Verrat. Nicht. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Wenn du das tust, bin ich nicht mehr dein Freund. Oh, so eine Gelegenheit, so eine einmalige Gelegenheit. Das nennst du helfen. Verhungern werde ich, elend verhungern. Na, aber jetzt suche ich allein weiter. Und was ist mit dem Keller? Aber Rüdiger gab ihm keine Antwort mehr. Traurig ging Anton nach Hause. Wenn er nur mit Anna reden könnte, sie würde bestimmt Verständnis für seine Probleme haben. Als Anton die Wohnungstür öffnete, war alles still, niemand war da. Nur auf dem Küchentisch lag ein Zettel. »Lieber Anton«, las er, »ich bin zu Fati ins Büro gefahren, da findet heute eine kleine Feier statt. Bitte mach dir selbst Abendbrot. Tschüss, Mutti.« Vor Freude machte Anton einen Luftsprung. Nun konnte er ungestört Anna treffen. Die Sache hatte nur einen Haken. Der einzige Ort, an dem er Anna jetzt sicher finden würde, war der Friedhof. Schaudernd dachte Anton an die anderen Vampire. Aber dieses Risiko musste er eben auf sich nehmen. Einige Zeit später stand Anton auf dem Friedhof. Ängstlich beobachtete er das Einstiegsloch zur Gruft. Gerade eben war ein kleiner, untersetzter Vampir herausgeklettert und davongeflogen. Jetzt trat eine zweite Gestalt hervor. Antons Herz begann wie rasend zu schlagen. Das war Tante Dorothee, und sie hatte ihn erspäht. Ja, es gab keinen Zweifel mehr, denn nun kam sie mit langen Schritten näher. Schon war sie so nah, dass Anton ihren großen Mund sehen konnte. Nein! Warum nicht? Es tut nur am Anfang weh. Danach ist es schön. Nein! Aber nicht doch! Sonst beiße ich daneben und du behältst hässliche Narben. Tante Dorothee, was machst du da? Hör mich nicht! Tante Dorothee, du sollst nach unten kommen. Nach unten? Hm? Ja, und warum? Du sollst belohnt werden. Belohnt? Weil ich Rüdigers Treiben aufgedeckt habe. Ja, aber beeil dich. Und der Junge hier? Auf den passe ich so lange auf. Ja, dann... Aber lass ihn nicht entwischen. Hastig verschwand Tante Dorothee im Einstiegsloch. Als sie verschwunden war, packte Anna Anton am Arm und zog ihn zur Friedhofsmauer. Anton war immer noch ganz benommen. Er kam erst wieder zu sich, als sie über die Mauer kletterten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Tante Dorothee kann fliegen und wir haben nur einen Umhang. Wohin wollen wir denn? Möglichst weit weg, bis Tante Dorothee die Lust verloren hat, uns zu verfolgen. Und wenn wir uns verstecken? Und wo? In meiner Schule. In deiner Schule? Ist sie denn nicht abgeschlossen? Doch, aber mein Hausschlüssel passt ins Schloss. Ehrlich? Oh, ich wollte schon immer mal eine Schule von innen sehen. Also komm. In Antons Schule war alles dunkel. Rasch suchte Anton nach dem passenden Schlüssel und schloss auf. Sie traten in den Flur und zogen die Tür hinter sich zu. Jetzt wirkte Anna auf einmal ganz aufgeregt. Oh, und welches ist nun deine Klasse? Die linke oder die rechte? Die linke. Du, Anna, ich muss mit dir reden. Ja, ja, nachher. Jetzt will ich erst deine Klasse sehen. Oh, so viele Stühle. 1, 2, 3. 35 Stühle. Hey, wie gesellig. Gesellig? Mhm. Findest du das gut, wenn jeder pro Stunde nur einmal drankommen kann? Na klar. Dann kannst du den Rest der Stunde schlafen, ohne dass es jemanden merkt. Und bei den Arbeiten schreibst du nur 6. Anton, wo ist eigentlich dein Platz? Hier. Und wer sitzt neben dir? Doch kein Mädchen. Ein Junge. Ah, das ist gut. Setz dich doch mal auf deinen Stuhl, ja? Meinetwegen. Und warum? Weil ich gern neben dir sitzen möchte. Jetzt ist es so, als wären wir Klassenkameraden. Dann würde ich dich jeden Morgen in der Schule sehen. Wir könnten zusammen über den Schulhof gehen und nachmittags Hausaufgaben machen und... Ach, Anton. Können wir jetzt über Rüdiger sprechen? Über Rüdiger? Ich bin dir wohl ganz gleichgültig. Nein. Du, Anna, es ist doch wegen der Latten. Wegen der Latten? Ja, morgen will mein Vater die Latten aus dem Keller holen. Aus deinem Keller? Und Rüdiger? Ja, wie soll er seinen Sack so schnell in die Gruft zurücktragen? Das Gruftverbot ist zwar aufgehoben worden, aufgehoben? Das Gruftverbot ist wirklich aufgehoben? Ja, heute Abend. Zuerst sollte es für 4 Wochen verlängert werden. Vor allem meine Großmutter Sabine, die Schreckliche, bestand darauf als Abschreckung für andere Vampirkinder. Aber dann befürchtete sie, dass Rüdiger sich aus Verzweiflung in die Sonne legen und verglühen könnte. Dann kann Rüdiger ja heute Nacht in die Gruft zurückkehren. Und der Sarg? Den kann er unmöglich alleine zurückbringen. Außerdem ist er jetzt unterwegs. Wir beide könnten den Sarg tragen. Und wenn Rüdiger wiederkommt und seinen Sarg nicht mehr vorfindet? Wir heften ihm einen Zettel ans Kellerfenster. Bitte, Anna. Wenn du mich bittest, kann ich nicht Nein sagen. Damit war die Sache beschlossen. Sie machten sich auf den Weg zu Antons Haus. Im Keller war alles unverändert. Die Latten an der Wand, Rüdigers Sarg mit dem zur Seite geschobenen Deckel dahinter. Prüfend sah sich Anna um. Nicht sehr gemütlich. Nicht? Und so einsam, der arme Rüdiger. Wie bitte? Ich hätte wohl einen roten Teppich ausbreiten sollen, wie? Nein, aber weißt du, für einen Vampir wie Rüdiger, der immer in Gemeinschaft gelebt... Vielleicht hätte ich mich dazulegen sollen. Bist du beleidigt? Anton, ich meinte doch nur, dass ich... Also, ich an Rüdigers Stelle hätte viel lieber bei dir geschlafen. Bei Annas Worten wurde Anton ganz verlegen. Nur gut, dass so viel zu tun war. Da sah Anna nicht, wie rot er geworden war. Anton schrieb den Zettel für Rüdiger und befestigte ihn am Fenster. Dann räumte er die Latten zur Seite. Soll ich helfen? Wenn du den Sargdeckel mit anfassen könntest. Klar, ich bin stark. Stärker als Rüdiger. Wirklich? Ich beweise es dir. Hier. Ich kann den Sarg in der Mitte anheben. Tatsächlich. Das denkt man gar nicht. Wahr? Und jetzt los. Ich fasse am Fußende an, nimm du das Kopfende. Und so schleppten Anna und Anton den Sarg durch die Stadt. Endlich tauchte die Friedhofsmauer auf. Anton atmete erleichtert auf. Seine Hände waren schon gefühllos und sein Rücken schmerzte. Anna dagegen trug den Sarg mit Leichtigkeit, gerade so, als täte sie das jede Nacht. An der Friedhofsmauer setzten sie den Sarg ab. Anna kletterte auf die andere Seite und Anton versuchte, den Sarg rüberzuschieben. Schiebst du? Ja, aber es geht nicht. Zuerst den Deckel. Gut. Hast du ihn? Nein. Tut mir leid, er ist mir einfach weggerutscht. Bist du verletzt? Ja. Soll ich dir helfen? Nein. Während Anton noch überlegte, was er machen sollte, kam Anna mühselig über die Mauer geklettert. Ihr Gesicht war tränenverschmiert und den einen Fuß hielt sie weit von sich gestreckt. Ist er gebrochen? Nein. Bist du mir böse? Ja. Tollpatsch. Zornig packte Anna das schwere Unterteil des Sarges und stellte es auf die Mauer. Fassungslos sah Anton zu. Dann zog sie das Teil auf die andere Seite und setzte den Deckel darauf. Ohne etwas zu sagen, trug sie nun alleine den schweren Sarg durchs hohe Gras. Anton aber fühlte sich sehr hilflos. Anna, lauf doch nicht weg. Ich wollte dir doch nicht wehtun. Anna! Aber Anna ging weiter, ohne sich umzudrehen. Unglücklich lief Anton nach Hause zurück. Hoffentlich verzeiht Anna mir, dachte er noch vor dem Einschlafen. Am nächsten Abend hatte er gerade Vampire, die 12 schrecklichsten Geschichten, aus dem Regal genommen. Da klopfte es leise ans Fenster. Ein heftiger Schreck durchfuhr ihn. Sollte das Tante Dorothee sein? Schließlich wusste sie, wo er wohnte. Vorsichtig schlich Anton zum Fenster und spähte hinaus. Auf dem Fenstersims saß der kleine Vampir und lächelte freundlich. Schnell öffnete Anton das Fenster. Du? Hast du keine Angst, dass Tante Dorothee dich erwischt? Doch, aber ich komme wegen Anna. Wegen Anna? Ja, sie hat gesagt, ich müsste mich unbedingt bei dir bedanken. Bedanken? Wofür denn? Naja, weil du so gastfreundlich warst und mich in deinem Keller aufgenommen hast. Ach, dafür. War doch selbstverständlich. Das hättest du in meiner Lage genauso gemacht. Klar, du kannst doch jederzeit zu mir kommen, wenn du erst mal Vampir geworden bist, meine ich. Was? Vampir? Ich will überhaupt kein Vampir werden. Nicht? Auch nicht für Anna? Nein, außerdem habe ich Streit mit ihr. Ich weiß. Hat Anna es dir erzählt? Ja, und ich soll dich etwas fragen. Mich? Ja, ich soll dich fragen, ob du ihr noch böse bist. Nein, ich war überhaupt nie böse. Wirklich nicht? Nein. Na gut, alles in Ordnung, kannst reinkommen. Mit diesen Worten trat der kleine Vampir ans Fenster und zog die Vorhänge zurück. Da saß im äußersten Winkel des Fensters, ganz in ihren Umhang gewickelt, Anna. Lächelnd erhob sie sich und kletterte ins Zimmer. Hallo, Anton. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Ganz allein, so wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir, erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir, ich, der kleine Vampir.